Erster, es war das 25. Jahr unserer Gefangenschaft. Gott brachte mich an diesem Tag nach Israel. Zweiter, in einer Vision brachte er mich auf einen hohen Berg. Dort sah ich Gebäude. Dritter, er brachte mich dorthin. Ich sah einen Mann aus Metall. Er hatte einen Messstab. Vierter, der Mann sagte, sieh genau hin. Erzähl dem Volk Israel alles, was du siehst. Fünfter, da war eine Mauer um den Tempel. Der Mann maß die Breite und die Höhe. Sechster, er ging zum Osttor. Er stieg die Stufen hoch und maß die Schwelle. Siebter, die kleinen Räume waren eine Rute lang. Zwischen den Räumen war Platz. Achter, er maß auch die Vorhalle des Tores. Neunter, die Vorhalle war 8 Ellen lang. Die Pfeiler waren 2 Ellen dick. Zehnter, es gab 3 Räume auf jeder Seite. Alle Räume waren gleich groß. Elfter, er maß den Eingang des Tores. Er war 10 Ellen breit. Zwölfter, vor den Räumen war eine kleine Mauer. Die Räume waren 6 Ellen groß. Dreizehnter, er maß das Tor von einem Dach zum anderen. Es war 25 Ellen breit. Vierzehnter, er maß die Pfeiler. Sie waren 60 Ellen hoch. Fünfzehnter, vom Eingang bis zur Halle waren es 50 Ellen. Sechzehnter, es gab Fenster in den Räumen. An den Pfeilern waren Bilder von Palmen. Siebzehnter, er brachte mich in den äußeren Vorhof. Dort waren 30 Räume. Achtzehnter, der Boden aus Stein war neben den Toren. Das war der untere Boden. Neunzehnter, er maß den Abstand zwischen den Toren. Er war 100 Ellen lang. Zwanzigster, dann maß er das Nordtor am äußeren Vorhof. Er maß die Länge und Breite. 21. Es hatte 3 Räume auf jeder Seite. Die Maße waren wie beim ersten Tor. 22. Die Fenster und Palmen waren wie beim Osttor. Man stieg 7 Stufen hoch. 23. Gegenüber war ein Tor zum inneren Vorhof. Der Abstand war 100 Ellen. 24. Er führte mich nach Süden. Dort war ein Südtor. Er maß es aus. 25. Es gab Fenster wie bei den anderen Toren. Es war 50 Ellen lang. 26. Man stieg 7 Stufen hoch. An den Pfeilern waren wieder Palmen. 27. Es gab auch ein Tor zum inneren Vorhof im Süden. 28. Er brachte mich durch das Südtor in den inneren Vorhof. 29. Die Räume und Pfeiler hatten die gleichen Maße wie vorher. 30. Es gab Fenster ringsherum. Das Tor war 50 Ellen lang. 31. Die Halle zeigte nach außen. Es gab 8 Stufen und Palmen. 32. Er brachte mich zum Osttor des inneren Vorhofs. Er maß es aus. 33. Die Räume und Pfeiler waren wie bei den anderen Toren. 34. Die Halle zeigte nach außen. Es gab 8 Stufen und Palmen. 35. Dann führte er mich zum Nordtor. Er maß es auch aus. 36. Die Räume und Pfeiler waren gleich. Es war 50 Ellen lang. 37. Die Halle zeigte nach außen. Es gab 8 Stufen und Palmen. 38. Es gab einen Raum beim Tor. Dort wuschen sie die Tiere für das Opfer. 39. In der Halle standen 4 Tische. Dort schlachteten sie die Tiere. 40. Draußen am Nordtor standen auch 4 Tische. 41. Insgesamt waren es 8 Tische für die Tiere. 42. 4 Tische waren aus Stein. Darauf legten sie die Werkzeuge für die Opfer. 43. Es gab Haken an den Wänden. Das Fleisch kam auf die Tische. 44. Im inneren Vorhof waren 2 Räume. Einer war beim Nordtor, einer beim Osttor. 45. Er sagte, dieser Raum ist für die Priester im Tempel. 46. Der andere Raum ist für die Priester am Altar. Das sind die Söhne Zadoks. 47. Er maß den Vorhof. Er war 100 Ellen lang und 100 Ellen breit. 48. Er brachte mich zur Halle des Tempels. Er maß die Pfeiler und das Tor. 49. Die Halle war 20 Ellen lang. Man stieg 10 Stufen hoch zu den Säulen.